das sind meine Zellen. Ich bekomme meinen Kopf nicht frei, aber null Problemo, ich habe Zeit. Mein Horizont ist endlos weit. Hey, das sind meine Zeilen, wie aus einem Tagebuch. Denn alles zu ordnen ist wie ein Fluch. Ziemlich schwer, aber ich versuch's. Mein Name ist Gray und ich bin 27. Ein Rapper mit Gefühl und mehr Liebe zur Musik. Und so denk ich zurück an die goldenen Zeiten. Meine ersten auf Papp geschriebenen Zeilen. Ich war überzeugt, denn was damals begann, war ein guter Weg für einen Neuanfang. Und so kam ja Text von ganz allein, die Gefühle aus Blatt, die mich befreien, mich zu repräsentieren, denn ich leb den Scheiß. Und so wurde ich immer besser mit der Zeit. Mit Fuchs zusammen, wir waren NSP. Die ersten Features vergess ich nie. So wurde ich bekannt, fast überall, bis in meine Stadt. Ein Newcomer, der seiner Zeit nichts zu verlieren hat. Mann, voller Stolz, die Musik gab mir Kraft. Hey, das sind meine Zeilen. Ich bekomm mein Kopf nicht frei, aber null Problemo, ich habe Zeit. Mein Horizont ist endlos weit. Hey, das sind meine Zeilen, wie aus einem Tagebuch. Denn alles zu ordnen ist wie ein Fluch. Ziemlich schwer, aber ich versuch's. Und 2010 war die Zeit für was Neues. Mein erstes Album war schon am Start, vollgepackt mit viel Emotionen, die mein Leben so erzählen. Dies war auch das Jahr von Paco und Gray, zwei Rapper, ein Team, die besten der Welt. Denn 2010 war so unfassbar, denn wir beide waren unschlagbar. Ja, unvergesslich werden sie bleiben, mega Hammer, geile Zeiten. Lange ist es her, dass man nichts von mir hört, was mich persönlich erstmal gar nicht so stört. Denn 2013 kommt mein Album Grace Comeback, also mach mich bereit auf brandneue Features und brandneue Lines, mitten im Leben einer ganz neuen Zeit. Hey, das sind meine Zeilen, ich bekomm mein Kopf nicht frei, aber null Problemo, ich habe Zeit. Mein Horizont ist endlos weit. Hey, das sind meine Zeilen, wie aus einem Tagebuch. Denn alles zu ordnen ist wie ein Fluch. Ziemlich schwer, aber ich versuch's. Hey, das sind meine Zeilen. Jäger will der Beste sein, interessiert mich nicht, man scheißegal. Denn meine Musik ist zurzeit gefragt.